Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, look what we said. Schau, was wir gesagt haben. Actually, what Peter said. Eigentlich, was Petrus gesagt hat. We didn't say it, we just repeated it. Wir haben es nicht gesagt, wir haben es nur wiederholt. That if we walk in this humility, bow low in God's presence at the right moment of God, we will always be exalted. Wenn wir in dieser Demut wandeln, uns tief in die Gegenwart Gottes verneigen, wird Gott uns im richtigen Moment immer erhöhen. What would happen? Was passiert? If you would actually not make a disconnection between verse 6 and verse 7. Wenn du Vers 6 und Vers 7 nicht voneinander trennst. Because I don't believe it's disconnected. Denn ich glaube nicht, dass sie getrennt sind. Look what he says in verse 7. Schau, was Petrus in Vers 7 sagt. Pour out all your worries and stress upon him. Schüttet all eure Sorgen und euren Stress auf ihn. And leave them there. Und lasst sie dort. For he always tenderly cares for you. Denn er kümmert sich immer zärtlich um euch. Now, we could talk probably about 10 devotionals just about verse 7. Jetzt könnten wir wahrscheinlich 10 Andachten nur über Vers 7 sprechen. Don't worry, I'm not going to do that. Keine Sorge, das werde ich nicht tun. But I do want to make a very, very important point. Aber ich will einen sehr, sehr wichtigen Punkt ansprechen. Since verse 6 and verse 7 is not disconnected because Peter never wrote in verses. Vers 6 und Vers 7 sind nicht getrennt, denn Petrus hat nie in Versen geschrieben. He wrote us a letter where he was talking about the things of God that are connected. Er schrieb uns einen Brief, in dem er über die Dinge Gottes sprach, die im Zusammenhang stehen. Therefore, when he talks about bowing low before God, er spricht hier davon, dass wir uns vor Gott verneigen and leave it up to God at the right perfect Kairos moments to promote us und es Gott überlassen, uns im richtigen perfekten Kairos Moment zu begünstigen, zu befördern. And then immediately he says that you pour your worries and stress upon him. Direkt anschließend spricht er davon, dass du deine Sorgen und deinen Stress auf ihn schütten sollst. May I suggest to you, darf ich dir nahelegen, that worry not only is sin, dass sich zu sorgen nicht nur Sünde ist. I mean, it is sin because this is written in the imperative. Therefore, it's a commandment of God. Es ist Sünde, denn es steht im Imperativ. Somit ist es ein Gebot Gottes. But I believe it's also a sign of pride. Aber ich glaube, dass es auch ein Zeichen von Stolz ist. Let me explain to you why. Ich erkläre dir, warum. He connects humbling yourself and not worrying together in one single statement. Petrus verbindet sich demütigen und sich nicht sorgen in einer einzigen Aussage. Look. Schau. Proud people, they will never throw the worries upon God and leave them there. Stolze Menschen werden ihre Sorgen niemals auf Gott werfen und sie dort lassen. Because they are self-dependent. Denn sie sind von sich selbst abhängig. They make their own problems, worry and stress the center of their lives. Sie machen ihre eigenen Probleme, Sorgen und ihren Stress zum Mittelpunkt ihres Lebens. They think that their problems are more important than anybody else's problem. Sie denken, ihre Probleme wären wichtiger als die Probleme anderer Menschen. See, all of these are signs of pride. All das sind Anzeichen von Stolz. It is a sign of humility never to worry about anything. Es ist ein Zeichen von Demut, sich nie um etwas zu sorgen. Why is this a sign of humility? Warum ist das ein Zeichen von Demut? Because to pour all of your worry and stress upon God and leave it there, um all deine Sorgen und deinen Stress auf Gott werfen zu können und dort zu belassen, you have to exercise a great deal of humility. Musst du ein hohes Maß an Demut an den Tag legen. Trusting that he will take care of everything. Du vertraust darauf, dass er sich um alles kümmert. Trusting that he knows better than you do. Du vertraust darauf, dass er es besser weiß als du. Trusting that what he already did to Jesus is 1,000 times better than anything you can ever do. Du vertraust darauf, dass das, was er bereits durch Jesus getan hat, 1,000-mal besser ist als alles, was du jemals tun könntest. I found that proud people are usually stressed people. Ich habe festgestellt, dass stolze Menschen in der Regel gestresste Menschen sind. Are people who are not willing to let go of their worries. Menschen, die nicht bereit sind, ihre Sorgen loszulassen. God confronted me about this almost 20 years ago. Gott hat mich bereits vor fast 20 Jahren damit konfrontiert. When he told me that I sin every day when I worry. als er mir sagte, dass ich jeden Tag sündige, wenn ich mir Sorgen mache. I like that the Passion puts in the word stress here, because this is a very, very modern, not modern, but it's a word we use today. Everybody understands. Mir gefällt, dass die Passion hier das Wort Stress verwendet, denn das ist ein sehr modernes, nicht modernes Wort, aber es ist ein Wort, das wir heute verwenden und jeder versteht. I am personally really convinced that stress has nothing to do with your circumstances. Ich persönlich bin wirklich davon überzeugt, dass Stress nichts mit deinen Umständen zu tun hat. It has to do with your inner attitude. Es hat etwas mit deiner inneren Einstellung zu tun. If you throw all of your worries upon God and leave it there and don't pick it up again, wenn du all deine Sorgen auf Gott wirfst und sie dort belässt und sie nicht ständig wieder aufnimmst, then you tell me which circumstances can stress you. Dann sag mir, welche Umstände dich stressen können. But if you don't do that, aber wenn du das nicht tust, even small problems can stress you. Können dich selbst kleine Probleme stressen. So we have to remind ourselves that to worry and not to completely release them upon God is actually pride. Wir müssen uns selbst daran erinnern, dass es im Grunde Stolz ist, wenn wir uns Sorgen machen und diese nicht vollständig Gott überlassen. I tell you why it's another reason why it's pride. Ich nenne dir einen weiteren Grund, warum es Stolz ist. Because here Peter says, for he always tenderly cares for you. Denn hier sagt Petrus, denn er kümmert sich immer zärtlich um euch. So if you don't completely trust that he always tenderly cares for you, wenn du nicht völlig darauf vertraust, dass er sich immer liebevoll um dich kümmert, you're putting yourself above the word of God, and that's pride. Stellst du dich selbst über das Wort Gottes, und das ist Stolz. Once I understood that for a Christian one of the most senseless things to do is to worry. Als ich verstand, dass es für einen Christen das Sinnloseste ist, sich Sorgen zu machen, I've decided that it doesn't matter what knocks at the door of my life, what situation. Habe ich beschlossen, dass es keine Rolle mehr spielt, welche Situation an die Tür meines Lebens klopft. I make the choice, I unload it and leave it right there with him. Ich treffe die Entscheidung, es abzuladen und es ihm zu überlassen, bei ihm zu lassen. It's almost like a vicious kind of, not a vicious cycle. In America you say catch 22, which nobody can translate. Es ist fast wie eine Art Teufelskreis. Kein Teufelskreis. In Amerika sagt man a catch 22, was niemand übersetzen kann. Let me explain this to you. Ich erkläre es dir. People say, I never experienced the tender care of the Lord. That's why I worry. Die Leute sagen, ich habe nie die zärtliche Fürsorge des Herrn erfahren, deshalb mache ich mir Sorgen. But the truth is, you never will experience the tender care of the Lord until you stop worrying. Aber in Wahrheit wirst du die zärtliche Fürsorge des Herrn nie erfahren, solange du nicht aufhörst, dich zu sorgen. You know why? Weißt du warum? If you care for yourself, he will let you. Wenn du für dich selbst sorgst, wird er dich lassen. So if you want to experience God as the tender, caring God, wenn du Gott als den zärtlichen, fürsorglichen Gott erleben willst, you've got to open your hands from worry and stress. Musst du deine Hände von Sorgen und Stress befreien. And you will experience him just like that. Und du wirst ihn auf diese Weise einfach so erleben. Wonderful lifestyle. Was für ein wunderbarer Lebensstil. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.